Kapitel 03. Lord Halifax sagte, dass all das wahr wäre. Er dächte, es gäbe zwei Dinge, an die man denken müsse. Erster. Wenn die Situation, die wir fürchten, einträte, würde die erste Frage nicht sein, können wir Polen oder Rumänien direkt Hilfe geben? Sondern, können wir einen erfolgreichen Krieg gegen Deutschland führen? Was auch immer die Ursache des Krieges sein möge, das wäre die Hauptfrage, könnten Großbritannien und Frankreich Deutschland so Schaden zufügen, dass sie ihren beabsichtigten Zweck, Deutschland Schach zu bieten, erreichen könnten? Er denke, wenn auch die Frage sorgfältige Überlegungen erfordere, dass, wenn Frankreich und Großbritannien bereit wären, eine sehr feste Linie einzunehmen, selbst ohne die Gewissheit der polnischen Unterstützung beim Ausbruch des Krieges, gerade diese Tatsache wahrscheinlich Polen hineinbringen würde. Er stimme völlig mit M. Barnett überein in der Anerkennung der Hauptbedeutung Polens und sogar hinsichtlich der Notwendigkeit gegenüber der polnischen Regierung eine sehr unverblümte Sprache zu gebrauchen. Zweiter. Der zweite Punkt wäre, dass man daran denken sollte, dass der Frieden in Europa nur eine kleine Chance hätte, solange die Nazis an der Macht blieben. Es gäbe jedoch gewisse Unterlagen, die zeigten, dass, wenn Herr Hitler das deutsche Volk LN einen größeren Krieg brächte, dies gut zu inneren Folgen in Deutschland führen könnte, die für das Naziregime verhängnisvoll wären. Das Gleiche dürfe auch für Italien zutreffen. Lord Halifax sagte weiter, dass sein Schluss wäre, wenn er auch nicht wüsste, ob dies die endgültige Haltung SMR darstellte, dass, selbst wenn keine Versicherung der Zusammenarbeit Polens im Voraus erhalten werden könnte und dies würde natürlich Russlands Vermögen zu helfen berühren, es doch für Frankreich und Großbritannien sehr schwierig sein würde, keinen Schritt zu unternehmen, wenn es einen weiteren Akt der Aggression seitens Deutschlands gäbe. Es wäre der Mühe wert, nach den möglichen Ursachen der Aggression zu sehen. Wenn Polen angegriffen würde, würde Polen offensichtlich Widerstand leisten. Wenn der Angriff im Westen erfolgte, würden Großbritannien und Frankreich genötigt sein, Widerstand zu leisten, und wenn der Angriff gegen Frankreich gerichtet wäre, kämen die polnischen Vertragsverpflichtungen ins Spiel. Wenn der Angriff auf den Balkan zu losginge und die Balkanländer zuverlässig wären, dann, wenn Großbritannien und Frankreich entschlossen handelten, würde dies wahrscheinlich die beste Chance sein, auch Polen mit hineinzubringen. 22 Auszug aus dem Protokoll der Besprechung zwischen britischen und französischen Ministern in London am 22. März nachmittags aus DBFP BD. 4 Nummer 484. Am Nachmittag setzte die englische Regierung die Besprechung mit den Fran 50 das Zösistin Staatsmännern fort. M.R. Barnett erklärte, dass die französische Regierung bereit sei, die beabsichtigte Erklärung zu unterzeichnen. Lord Halifax sagte, dass der britische Botschafter in Warschau berichtet habe, dass das hauptsächlichste Vorurteil des polnischen Außenministers gegen die sowjetische Beteiligung bestehe. Die vorgeschlagene Erklärung würde die Polen in das sowjetische Lager bringen, Direktion in Deutschland würde ernst sein. Er müsste deshalb alle für und wieder abwägen. M.R. Barnett sagte, es würde ein Vorteil sein, wenn die sowjetische Hilfe sowohl von Polen als auch von Rumänien akzeptiert werden könnte. Das Wichtigste wäre jedoch, Polen und Rumänien keinen Vorwand zu geben, sich wegen Russland auszuschließen. Das Argument, was hierzu benutzt werden sollte, wäre, auf den deutschen Schritt in der Tschechoslowakei und Memel hinzuweisen, um zu sagen, wenn Polen Deutschland erlaubte, in Rumänien einzudringen, es selbst verloren wäre. Großbritannien und Frankreich würden bereit sein zu helfen, und es wäre deshalb für Polen angemessen, die Zusammenarbeit zu akzeptieren. Wenn die Grundlage einer solchen Zusammenarbeit gelegt wäre, würde Polen weniger Ausreden haben, eine indirekte sowjetische Unterstützung in der Form von Kriegsmaterial oder Flugzeugen abzuwenden. Polen legte seinem Vertrag mit Frankreich immer noch Bedeutung bei und es wünschte Unterstützung von Großbritannien. Diese beiden Tatsachen könnten benutzt werden als ein Hebel, seine Beteiligung bei Ausdehnung des Deutschtums zu verhindern. Um dies zu tun, müsste man Deutschland fühlen lassen, dass es im Osten auf Widerstand stoßen würde. Wenn Polen und Rumänien den Eindruck geben, dass sie einem Plan für die Organisation der Verteidigung gegen Deutschland nicht günstig gegenüberständen, würde es unmöglich sein, einen solchen Eindruck auf Deutschland hervorzurufen. Hitler würde sicher schließen, dass er nichts riskiere, wenn Polen und Rumänien nicht widerstehen würden. Darauf meinte Lord Halifax, der Schluss, auf den das Gespräch hinzielte, wäre folgender, der erste Schritt würde sein, an den besonderen Fall Rumänien zu denken und für uns selbst sicherzustellen, erster, dass Rumänien Widerstand leisten würde und zweiter, dass, wenn Rumänien Widerstand leistet, es von Polen unterstützt werden würde. Um Polen zur Unterstützung Rumäniens zu überreden, müssten Großbritannien und Frankreich Polen eine geheime Zusicherung geben, dass wenn Polen hereinkäme, auch sie beide hereinkommen würden. Wenn diese Vereinbarung mit Polen erreicht sei, könnte sowohl Polen wie auch Rumänien vorgeschlagen werden, dass sie keinen Widerstand dagegen erheben sollen, dass wir unser Bestes tun, sowohl in ihrem Interesse als auch in unserem eigenen, die sowjetische Beteiligung sicherzustellen. Chamberlain sagte, dass wenn die polnische Antwort wie erwartet, negativ oder ausweichend ausfallen würde, nicht beabsichtigt sei, Polen noch weiter zu drängen, sondern das neue Verfahren anzuwenden, das jetzt beabsichtigt wäre. Wie Chamberlain weiter sagte, hoffe er, Mr. Barnett würde entschuldigen, wenn er einen etwas delikaten Punkt anschnitte. Während der Gespräche in Paris im November 1938 hätte Mr. Daladier gesagt, dass gegen Ende des Frühjahres die französische Flugzeugproduktion bei 400 Stück pro Monat liegen würde. Er hatte sein Erstaunen ausgedrückt, dass dies eine fünffache Vermehrung bedeuten würde. Seine gegenwärtigen Informationen schienen seine Zweifel zu bestätigen, die er 51 geäußert hätte. Inzwischen hätte eine Mission von Produktionsexperten dies Land besucht. Er wäre genötigt zu sagen, dass sie auf unsere Experten keinen guten Eindruck gemacht hätten. Unsere eigenen Leute wären gut bekannt mit der Schwierigkeit einer Produktionserhöhung und hätten diese Schwierigkeiten tatsächlich erfolgreich überwunden. Sie hätten deshalb gedacht, dass ihre französischen Kollegen Fragen stellen würden und dass sie über ihre gemeinsamen Schwierigkeiten Erfahrungen austauschen würden. Sie fänden jedoch, dass die französische Mission anscheinend gar nicht erfasste, welches die Schwierigkeiten wären. Diese Situation hätte bei der englischen Regierung gewisse Besorgnis verursacht. Cambellain sagte, dass er ohne sich aufdrängen zu wollen, Mr. Barnett versichern möchte, dass wir uns freuen würden, falls es etwas gäbe, was wir tun könnten, um den Franzosen zu helfen, den Ausstoß zu erhöhen. Unsere eigenen Schwierigkeiten wären erfolgreich überwunden, und unsere Produktion läge bei nahe 600 Flugzeugen je Monat. 23 Bericht des polnischen Botschafters in Paris, Jules Lukasiewicz, an den polnischen Außenminister in Warschau vom 29. März 1939 aus DWB 3 Nummer 11 Paris, den 29. März 1939 am 24. DM sagte ich Botschafter Bulli-TT in einer normalen freundschaftlichen Unterredung ungefähr folgendes, ich kenne weder den Text des englischen Vorschlages hinsichtlich der Erklärung der vier Staaten noch unsere Antwort darauf, was im Übrigen auch der Wahrheit entsprach. Indem ich mich jedoch nach Pressemitteilungen richte und deren Echos, die mich von verschiedener Seite erreichen, beurteile ich die Situation wie folgt, der englische Vorschlag scheint mir der Form wie dem Inhalt nach ein Manöver zu sein, das wenigstens zu 3 Uhr für die englische Innenpolitik bestimmt ist und das nicht etwa dem Willen entstammt, auf die internationalen Ereignisse der letzten Tage zu reagieren, sondern vielmehr den Schwierigkeiten, auf die Cambellain von Seiten des Parlaments wie der englischen öffentlichen Meinung gestoßen ist. Es ist kindisch naiv und gleichzeitig unfair, einem Staat, der sich in einer solchen Lage wie Polen befindet, vorzuschlagen, er solle seine Beziehungen zu einem so starken Nachbarn wie Deutschland kompromittieren und die Welt der Katastrophe eines Krieges aussetzen, nur um den Bedürfnissen der Innenpolitik Cambellains willfährig zu sein. Noch naiver jedoch wäre es, anzunehmen, die polnische Regierung verstände nicht den wahren Sinn dieses Manövers und seine Konsequenzen. Es ist weiterhin im höchsten Grad unvorsichtig, eine Aktion zu unternehmen, wie sie von der englischen Regierung öffentlich angeregt wurde, und in ihr die Teilnahme Russlands in den Vordergrund zu schieben, die ebenso das politische Gesicht der Staaten verunstaltet, die solidarisch handeln sollen, wie das Ziel ihrer Aktionen. Das ostentative Streben nach einer Zusammenarbeit mit Russland in einer Form und in einem Bereich, der lediglich den Bedürfnissen der Innenpolitik Cambellains entspricht, lässt die unbillige Vermutung aufkommen, als handele es 52 sich hier nicht nur um die Verteidigung derjenigen Staaten, die durch die neuen Methoden der deutschen Politik bedroht sind, sondern auch um einen ideologischen Kampf mit dem Hitlerismus, und dass das Endziel der Aktion nicht der Friede ist, sondern die Hervorrufung eines Umsturzes in Deutschland. Wer die seit langem feststehenden Grundsätze der polnischen Politik kennt, kann nicht annehmen, die polnische Regierung werde sich zu so leichtsinnigen und gefährlichen Schachzügen des Herrn Cambellain positiv einstellen. Nach den Erfahrungen der letzten 20 Jahre, in deren Verlauf England und Frankreich nicht nur keine einzige internationale Verpflichtung gehalten haben, sondern auch niemals imstande waren, ihre eigenen Interessen auf gehörige Weise zu verteidigen, ist es uns völlig unmöglich, zu glauben, irgendein Staat in Mittel- oder Osteuropa wie eben auf der entgegengesetzten Seite Berlin-Rom könnte auch nur einen einzigen englischen Vorschlag ernst nehmen, es sei denn, England schwingt sich zu Taten auf, die zweifellos und unabweisbar seinen Entschluss bestätigen, die Beziehungen zu Deutschland aufzugeben. Hätte die englische Regierung einige Tage vor der Unterbreitung der vorgeschlagenen Deklaration in Warschau ihre Kriegsflotte mobilisiert wie die militärische Dienstpflicht eingeführt, und hätte die französische Regierung in größerem Umfang als bisher die Mobilisierung ihrer Armee angeordnet, dann hätte man sogar solche unzulänglichen englischen Vorschläge, wie die uns gemacht wurden, als einen Beweis für den aufrichtigen und ernsten Willen loyaler Zusammenarbeit ansehen können. Da es jedoch gerade umgekehrt gekommen ist, muss man annehmen, alle von London unternommenen diplomatischen Verhandlungen werden so lange keine Aussicht auf Erfolg haben, bis sich die englische Regierung endlich zu dem Entschluss aufrafft, konkrete, präzisierte Verpflichtungen zu übernehmen, die von realen Maßnahmen auf dem Gebiet der Streitkräfte, über die sie verfügt, unterstützt werden. Traurig, ja fast tragisch ist es, dass es sich in der gegenwärtigen Situation nicht um die Interessen eines einzelnen Landes, sondern ohne Übertreibung um die Vermeidung eines katastrophalen kriegerischen Konflikts handelt. Zum Beispiel der Fall Polen. Ich kenne weder den Text des englischen Vorschlages noch die Absichten Hitlers. Ich mache mir jedoch aufgrund zweifelloser Aspekte meiner eigenen Gedanken über die wirkliche Lage. Die unvorsichtige, in der Form leichtsinnige, Im Inhalt lückenhafte englische Initiative lässt die polnische Regierung zwischen der Kompromittierung der Beziehungen zu Deutschland oder dem Scheitern der Verhandlungen mit London wählen. Im ersten Fall kann Hitler sich gezwungen sehen, uns gegenüber die Anwendung von Zwang zu versuchen, worauf wir nicht anders werden antworten können als bewaffnet. Hierdurch wird ein allgemeiner Euro-Arc- und Reitplatzischer Konflikt entstehen, in dessen erster Etappe wir den Druck der ganzen deutschen Macht aushalten müssen. Unsere gesamte Kriegsindustrie wird nicht nur bedroht sein, sondern wir können sie sogar verlieren. Hieraus werden sich schon zu Anfang des Konflikts nicht nur für uns, sondern ebenso für Frankreich und England die schlimmsten Bedingungen ergeben. Im zweiten Fall wird das Scheitern der Verhandlungen mit London für Hitler ein Beweis der Unaufrichtigkeit und Schwäche der Politik Englands und Frankreichs sein und ihn zu neuen Expansions 53 Unternehmungen in Ost- und Mitteleuropa aufmuntern, die früher oder später zur Katastrophe eines Krieges führen müssen. Bei diesem Stand der Dinge ist es ebenso kindisch wie verbrecherisch, Polen für Krieg oder Frieden verantwortlich machen zu wollen. Es muss ein für allemal festgestellt werden, dass die Verantwortung zum größten Teil bei Frankreich und England liegt, deren unsinnige oder lächerlich schwache Politik zu der Situation und zu den Ereignissen führte, in denen wir leben. Wenn die englische Regierung dieses heute nicht einsieht, dann ist ein allgemein europäischer Konflikt, ja vielleicht sogar ein Weltkrieg unvermeidbar und muss schnell kommen, denn die Wahl des geeigneten Moments liegt bei Hitler. Botschafter Bull ITT nahm sich meine Ausführungen sehr zu Herzen und bat mich, sie noch einmal zu wiederholen. Ich sah, dass er jeden Absatz im Gedächtnis festzuhalten suchte. Später fragte er mich, ob wir ein gemeinsames Bündnis annehmen würden, wenn England und Frankreich uns morgen ein solches vorschlagen sollten. Ich antwortete, ich könne hierauf keine Antwort geben. Dagegen stellte ich fest, dass der Schwerpunkt nicht bei den Vorschlägen liege, die uns gemacht würden, sondern bei den tatsächlichen Maßnahmen, die in erster Linie England ergreifen müsse. Botschafter Bull ITT erklärte sich mit meinem Standpunkt völlig einverstanden. Am folgenden Tage, dem 25. Dezember, teilte mir Botschafter Bull ITT mit, er habe sich meine Anschauungen zu eigen gemacht und unter Ausnutzung der ihm zustehenden Rechte dem Botschafter der Vereinigten Staaten in London, Kennedy, den Auftrag gegeben, sich am heutigen Sonnabend zu Ministerpräsident Chamberlain in seine Residenz zu begeben und ihm dieses unter kategorischer Betonung der Verantwortlichkeit der englischen Regierung zu wiederholen. Am Sonntag, dem 26., erhielt Botschafter Bull ITT in meiner Gegenwart von Botschafter Kennedy einen telefonischen Bericht über die Unterredung, die dieser mit Ministerpräsident Chamberlain gehabt hat. Hierüber habe ich Herrn Minister in einem Telegrambericht erstattet, das sofort nach meinem Aufenthalt bei Botschafter Bull ITT aufgegeben war. Ich verstehe, dass Botschafter Bull ITT die Bedeutung der Erklärungen, die von seinem Kollegen der englischen Regierung abgegeben wurden, sicherlich etwas übertrieben behandelt. Ich erachte es jedoch als meine Pflicht, Herrn Minister über alles oben Gesagte zu informieren, weil ich glaube, dass die Mitarbeit des Botschafters Bull ITT in so schwierigen und komplizierten Zeiten uns doch vielleicht gewisse Dienste erweisen kann. Es ist auf jeden Fall völlig sicher, dass er unseren Standpunkt restlos teilt und zu einer so weit wie möglichen loyalen freundschaftlichen Zusammenarbeit bereit ist. Um übrigens die Aktion des amerikanischen Botschafters in London noch zu verstärken, machte ich Botschafter Bull ITT darauf aufmerksam, es sei nicht ausgeschlossen, dass die Engländer den Schritt der Vereinigten Staaten von Nordamerika zwar mit gut verborgener, aber dennoch mit Geringschätzung behandeln. Er antwortete mir, ich habe wahrscheinlich recht. Dennoch aber seien die Vereinigten Staaten im Besitz von Mitteln, mit denen sie einen wirklichen Zwang auf England ausüben könnten. An die Mobilisierung dieser Mittel werde er ernstlich denken. Der Botschafter der Republik Polen 54-24 Bericht des britischen Außenministers Lord Halifax an den britischen Botschafter Kennedy in Warschau über seine Unterredung mit dem polnischen Botschafter Rakczynski am Nachmittag des 24. März 1939 aus DBFP 4 Nummer 518. Der polnische Botschafter besuchte mich heute Nachmittag auf sein eigenes Ersuchen, um die in ihrem Telegramm Nummer 72 vom 22. März 1939 angekündigte Mitteilung über die Haltung der polnischen Regierung zu der beabsichtigten internationalen Erklärung zu machen. Zweiter. Graf Rakczynski sagte, er fürchte, dass er die Mitteilung, die er mir zu machen hätte, eine schon komplizierte Lage noch weiter verwickeln würde, aber sie wäre diktiert von der Misslichkeit und sogar der Gefahr der Lage in Osteuropa und von der Notwendigkeit seitens Polens, jeden Schritt zu vermeiden, der eine unmittelbare feindselige Reaktion seitens Deutschlands provozieren könnte. Er wäre instruiert, vorzuschlagen, dass SMR als eine außergewöhnliche Maßnahme angesichts der besonderen Umstände dem Abschluss einer vertraulichen zweiseitigen Vereinbarung zwischen den beiden Ländern zustimmen solle, durch die die beiden Regierungen sich verpflichten würden, gemäß den Bedingungen der vorgeschlagenen Erklärungen zu handeln, wie sie von der Interpretation, die ich dem Botschafter bei einem vorhergehenden Gespräch gegeben hatte, ergänzt worden ist, im Besonderen was die Frage Danzigs betrifft. Dritter. Oberst Beck, sagte der Botschafter, hätte zwei Gründe für diesen Vorschlag. Der erste wäre, dass die Gefahr des Durchsickerns geringer sein würde, wenn das Wissen, dass eine Vereinbarung abgeschlossen worden wäre, auf die beiden Parteien selbst beschränkt wäre. Der zweite wäre, dass auf diese Weise die Verbindung Polens mit der Sowjetunion in einer öffentlichen Erklärung vermieden werden könnte. Was den zweiten Punkt betrifft, fügte Graf Rakzynski hinzu, dass die Beziehungen zwischen Polen und der Sowjetunion in Ordnung wären und Polens Regierung nicht wünschte, sie zu verschlechtern, aber während es die allgemeine Lage verbessern würde, wenn Polen seine Beziehungen mit Großbritannien und Frankreich verstärken würde, dürfte jede Verstärkung der Beziehungen Polens zu der Sowjetunion von Herrn Hitler als der letzte Strohhalm betrachtet werden, der den Rücken des Kemals bricht, und eine Katastrophe heraufbeschwören. Oberst Beck wünschte nicht, einem Rat der Verzweiflung zu folgen und hoffte noch immer, dass der Frieden gewahrt werden könnte. Er würde es deshalb im Augenblick vorziehen, den vertraulichen Charakter der vorgeschlagenen zweiseitigen Vereinbarung aufrechtzuerhalten, wenn es auch natürlich, falls die Lage sich sehr verschlechtern sollte, notwendig werden würde, die französische Regierung zu informieren, dass sie abgeschlossen worden wäre. Der Abschluss des vorgeschlagenen zweiseitigen Abkommens würde, wie Oberst Beck es sähe, sicherstellen, dass die beiden Regierungen zusammenarbeiten sollten und gemeinsam beraten über jede Frage, die sich ergeben könnte. 55.4. Ich sagte, dass es wichtig wäre, dass hinsichtlich der Bedeutung von Oberst Becks Vorschlag kein Zweifel bestünde. Wie ich es verstünde, hatte er vorgeschlagen, aus Gründen, die ich würdigte, und die sich aus der geografischen Lage Polens ergeben, dass ein Gentleman-Agreement oder eine feste Vereinbarung geschaffen werden sollte von vertraulicher Art zwischen Großbritannien und Polen, dass die beiden Regierungen im Falle einer Drohung gegen Polens Unabhängigkeit gemeinsam beraten würden. 5. Der Botschafter sagte, dass er dächte, der Rahmen des Abkommens würde etwas weiter sein als das. Der Vorschlag, wie er ihn verstünde, wäre, dass SMR die Möglichkeit des Abschlusses einer vertraulichen zweiseitigen Vereinbarung im Geiste der vorgeschlagenen Erklärung in Erwägung ziehen sollte, das heißt, dass die beiden Regierungen sich verpflichten sollten, über alle Fragen gemeinsam zu beraten, die sich ergeben könnten, nicht nur bei einer Drohung gegen Polens Unabhängigkeit, sondern auch bei einer solchen gegen Rumänien oder irgendeinen anderen Staat. Ein Abkommen dieser Art würde Polen die Hilfe Großbritanniens sichern, wenn sich zum Beispiel die Danziger Frage zu einer Bedrohung von Polens Unabhängigkeit entwickeln sollte. Polen würde seinerseits gegenüber England im Rahmen der vorgeschlagenen Erklärung verpflichtet sein, beide Länder würden in gleichem Maße an die Erklärung gebunden sein, als ob sie selbst unterzeichnet hätten. 6. Ich sagte, dass ich hieraus den Schluss zöge, dass Oberst Beck bereit sein würde, die Verpflichtungen der Erklärung zu akzeptieren, um die darin angedeutete Aktion zu übernehmen, falls sich ein Fall ergäbe. Würde dies bedeuten, dass Polen, während wir uns verpflichten würden, es im Falle einer Bedrohung seiner Unabhängigkeit zu unterstützen, in gleicher Weise Großbritannien unterstützen würde, wenn es das Ziel eines Angriffes wäre, oder sich mit Großbritannien vereinigen würde im Falle eines Angriffes auf irgendein anderes Land. 7. Der Botschafter sagte, dass Polen, wie er die Lage verstünde, auf England rechnen würde, dass es Polen in einem sich aus der Danziger Frage ergebenden Falle unterstützen würde, während Polen gegenüber Großbritannien verpflichtet sein würde gemäß dem Text der Erklärung. 8. Ich sagte, dass dies nicht ganz dasselbe wäre. Was Oberst Beck deshalb vorschlüge, wäre, dass eine vertrauliche zweiseitige Verpflichtung Englands und Polens geschaffen werden solle, gemeinsam zu beraten, welche Schritte unternommen werden sollten, um irgendeine Aktion, die eine Drohung gegen die politische Unabhängigkeit irgendeines europäischen Staates bieten würde, gemeinsamen Widerstand zu bilden. Dies bedeutet nicht, dass zwischen Polen und England eine Verpflichtung bestehen würde, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn einer von ihnen angegriffen wäre. Der Botschafter stimmte zu. Ich sagte, es wäre wichtig, dass hinsichtlich unserer Auffassungen keine Streitigkeiten bestehen sollten. Ich fasste es so auf, dass Oberst Becks Vorstellung die wäre, dass als ein erster Schritt eine vertrauliche zweiseitige Anerkennung einer Verpflichtung zur Beratung geschaffen werden sollte. Diesem würde vermutlich ein zweiter Schritt folgen, als das Ergebnis von Beratungen, in denen die beiden Regierungen die Frage prüfen würden, ob sie im Falle eines Angriffes auf Polen, Großbritannien oder irgendeinen dritten Staat einen gemeinsamen Schritt unternehmen würden oder nicht. 56.9. Der Botschafter sagte, er dächte, dass Oberst Beck erwarten würde, dass die beiden Regierungen die verschiedenen Einzelfragen zusammen diskutieren würden, sobald wie das vorgeschlagene zweiseitige Abkommen abgeschlossen wäre. 10. Graf Rakzynski wiederholte an diesem Punkt einige Bemerkungen, von denen er gehört hatte, dass Oberst Beck sie Eurer Exzellenz, KNARD, gegenüber gemacht hätte. Deutschland wäre gewohnt, mit bestimmten Zielen an einer bestimmten Stelle durch schnelle Aktion zu handeln. Es wäre deshalb notwendig, bestimmte Methoden der Gegenaktion vorzubereiten. Die vorgeschlagene Erklärung würde nach seiner Meinung noch kein angemessenes Abschreckungsmittel sein. Während die Beziehungen zwischen Polen und Russland normal wären, wäre Oberst Beck tief davon überzeugt, dass die Feindschaft zwischen Moskau und Berlin derart wäre, dass, wenn Polen sich mit der Sowjetunion verbinden würde, dann ein ernstes Risiko eines heftigen Ausbruches bestehen würde, der in kurzer Zeit zu einem allgemeinen Konflikt führen würde. Ein solcher Konflikt wäre nicht im gemeinsamen Interesse Polens, Englands oder Frankreichs. Die polnische Regierung wüsste aus Erfahrung, dass die deutsche Regierung bereit wäre, enge Beziehungen zwischen Polen und Frankreich zu tolerieren, es könne wohl sein, dass die Verstärkung der Beziehungen zwischen Polen und Großbritannien nicht mehr provozieren würden als Presseangriffe auf Deutschland, aber eine Annäherung zwischen Polen und Russland dürfte unheilvolle Folgen haben. 11. Um jede Möglichkeit eines Missverständnisses zu vermeiden, wiederholte ich hier Graf Rakczynski gegenüber die Bemerkung, die ich ihm bei unserem Gespräch am 21. März über Danzig gemacht hatte, nämlich, wenn Polen und Deutschland die Danziger Frage durch direkte Verhandlungen regeln könnten, dass es dann umso besser wäre. Aber wenn sich die Danziger Frage in einer solchen Weise entwickeln sollte, dass sie eine Drohung gegen die polnische Unabhängigkeit mit einbegriffe, dies eine Sache sein würde, die uns selbst aufs Ernsteste anginge. Das Gleiche würde zutreffen im Falle einer Bedrohung anderer Länder, wie Rumänien. Ich wiederholte, dass es eine Bedrohung der polnischen Unabhängigkeit sein müsste und nicht nur der Ausbruch von Unruhen in Danzig. Der Botschafter sagte, dass Oberst Beck viel tun würde, um Streitigkeiten mit Deutschland über Danzig zu vermeiden. 12. Der Botschafter erkündigte sich, ob ich dächte, dass ich ihm eine Antwort geben könne, bevor Oberst Beck nach London abreiste. Ich sagte, abgesehen von der größeren Frage, dass eine Schwierigkeit, die sein Vorschlag hervorrufe, der vertrauliche Charakter des vorgeschlagenen Abkommens wäre, und dass dies eine peinliche Lage zwischen SMR und der französischen Regierung schaffen könnte. 13-14-25 Aufzeichnung des Reichsaußenministers über seine Unterredung mit dem polnischen Botschafter Lipski am 26. März 1939 mit der Anlage, das polnische Memorandum vom gleichen Tage. Adab BD 6 Nummer 101 DWB 2 Nummer 208 Berlin, den 26. März 1939. Ich empfing den polnischen Botschafter Lipski heute um 12.30 Uhr 57. Botschafter Lipski übergab mir das in der Anlage beigefügte Memorandum der polnischen Regierung, das ich in seiner Gegenwart durchlas. Nachdem ich von dem Inhalt Kenntnis genommen hatte, erwiderte ich Botschafter Lipski, dass nach meiner persönlichen Auffassung die polnische Stellungnahme keine Basis für eine deutsch-polnische Lösung darstellen könne. Die einzig mögliche Lösung des Problems könne nur in der Wiedervereinigung Danzigs mit dem Deutschen Reich und der Schaffung einer exterritorialen Auto- und Eisenbahnverbindung zwischen dem Reich und Ostpreußen bestehen. Im Anschluss hieran wies ich Botschafter Lipski auf die vorliegenden Meldungen über polnische Truppenzusammenziehungen hin und warnte ihn vor möglichen Konsequenzen. Der Vorgang schien mir eine merkwürdige Antwort auf mein kürzliches Angebot einer endgültigen Befriedigung des deutsch-polnischen Verhältnisses darzustellen. Wenn die Dinge in dieser Richtung weiterliefen, so könne in Kürze eine ernste Situation entstehen. Ich könne Botschafter Lipski mitteilen, dass zum Beispiel eine Verletzung des Danziger Hoheitsgebietes durch polnische Truppen von Deutschland in der gleichen Weise wie eine Verletzung der Reichsgrenzen betrachtet werden würde. Botschafter Lipski bestritt energisch jede militärische Absicht Polens in Bezug auf Danzig. Die von Polen vorgenommenen Dislokationen von Truppenverbänden stellten lediglich Vorsichtsmaßnahmen dar. Ich legte Botschafter Lipski alsdann die Frage vor, ob nicht die polnische Regierung, sobald sich die Situation etwas beruhigt habe, den deutschen Vorschlag erneut erwägen wolle, damit man auf der von uns vorgeschlagenen Basis der Wiedervereinigung Danzigs und der exterritorialen Eisen- und Autobahnverbindung zu einer Lösung kommen könne. Botschafter Lipski erwiderte, dass Polen sicherlich auch weiterhin die Fragen studieren und alles tun wolle, um zu einer Einigung zu gelangen. Ich erwiderte Botschafter Lipski, dass ich dem Führer zunächst Bericht erstatten würde. Mir komme es vor allem darauf an zu vermeiden, dass beim Führer der Eindruck entstehe, Polen wolle einfach nicht. Botschafter Lipski bat mich, doch auch von deutscher Seite die Fragen erneut nach jeder Richtung hin studieren zu lassen und er frage sich, ob nicht Aussicht bestehen könne, vielleicht zu einer genehmen Lösung aufgrund der polnischen GI-Dankengänge zu gelangen. Auf meine präzis gestellte Frage, ob sich nach seinem Eindruck die polnische Regierung mit der von Deutschland vorgeschlagenen Lösung nicht einverstanden erklären könne, antwortete Botschafter Lipski ausweichend. Botschafter Lipski erklärte, dass Außenminister Beck unserer Anregung entsprechend gerne in Berlin einen Besuch abstatten werde, es schiene ihm aber zweckmäßig, dass vorher die Fragen diplomatisch entsprechend vorbereitet worden seien. Ich ließ Botschafter Lipski zum Schluss unserer Unterredung keinen Zweifel darüber, dass die polnischen Vorschläge meiner Auffassung nach vom Führer nicht als befriedigend angesehen werden könnten, nur eine klare Rückgliederung Danzigs, eine exterritoriale Verbindung mit Ostpreußen und ein 25-jähriger Nichtangriffsvertrag mit Grenzgarantien und eine Zusammenarbeit in der slowakischen Frage könnten nach deutscher Auffassung zu einer endgültigen Bereinigung führen. 58 Ich habe den Eindruck, 1. Die von polnischer Seite getroffenen militärischen Maßnahmen sind defensiver Natur. Absichten zu einem militärischen Eingreifen in Danzig dürften zurzeit nicht bestehen. 2. Polen möchte bei dem gegenwärtigen Gespräch möglichst billig fortkommen. 3. Polens Kompromissvorschlag dürfte kaum das letzte Wort der polnischen Regierung darstellen. Aufgrund dieses Eindrucks möchte ich dem Führer folgendes Vorgehen vorschlagen: 1. Die polnischen Presseangriffe sollen in der deutschen Presse allmählich beantwortet werden, ohne jedoch die Dinge auf die Spitze zu treiben. 2. Dem polnischen Botschafter soll nach einiger Zeit von mir erklärt werden, dass die polnischen Vorschläge keine Basis für Verhandlungen darstellten. Nur eine Annahme der von Deutschland vorgeschlagenen Verhandlungsgrundlage könne zu einer Lösung führen. 3. Falls nach einer gewissen Beobachtungsfrist die polnischen militärischen Maßnahmen nicht abgebaut werden, wäre Herr Lipski erneut auf die hierdurch entstehende schwierige Lage aufmerksam zu machen und darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung, falls sie so weiterginge, schlecht enden würde. Getz. Ribbentrop, Anlage, I. Die polnische Regierung misst ebenso wie in der Vergangenheit, so auch heute volle Bedeutung der Aufrechterhaltung gut nachbarlicher Beziehungen mit dem Deutschen Reich auf weiteste Sicht bei. Die polnische Regierung hat einen klaren Beweis dieser ihrer Einstellung dadurch geliefert, dass sie schon im Jahre 1933 als eine der ersten ausländischen Regierungen ein freundschaftliches Verhältnis zum Dritten Reich angebahnt hat und in Verhandlungen eingetreten ist, welche zum Abschluss der polnisch-deutschen Erklärung vom 26. Januar 1934 geführt haben. Es sei auch hier die seitens Polens dem nationalsozialistischen Senat in Danzig gegenüber eingenommene positive Einstellung zu erwähnen. In den darauffolgenden 5 Jahren hat die polnische Regierung in ihrer internationalen politischen Tätigkeit es stets vermieden, an den gegen das Deutsche Reich gerichteten Aktionen teilzunehmen. Schließlich ist es wohl bekannt, dass im Herbst 1938 Polens entschlossene Haltung in bedeutendem Maße zur Verhinderung einer kriegeristischen Auseinandersetzung im Zusammenhang mit der Durchführung der deutschen Forderungen beigetragen hat. 2. In der Frage des Transitverkehrs zwischen dem Deutschen Reich und Ostpreußen sowie in der Frage der freien Stadt Danzig, in denen bisher stets ein Einvernehmen zwischen den beiden Regierungen erzielt wurde und bezüglich derer die 59 deutsche Regierung jetzt neue Anregungen vorgebracht hat, steht die polnische Regierung auf folgendem Standpunkt: a. Die polnische Regierung hat kein Interesse an irgendeiner Erschwerung des Verkehrs zwischen OTS Preußen und dem übrigen Reich. Deshalb hat auch die polnische Regierung trotz vieler Veränderungen, die in den letzten Jahren im Vergleich zu früher in dieser Hinsicht eingetreten sind, zum Beispiel in der Frage des Zahlungstransfers, nicht nur keine Schwierigkeiten in dem bevorzugten Eisenbahntransitverkehr verursacht, sondern die Verrechnung für diesen Transit unter Berücksichtigung der deutschen Interessen vorgenommen. Von diesen Voraussetzungen ausgehend, ist die polnische Regierung bereit, gemeinsam mit der deutschen Regierung eine weitere Vereinfachung und Erleichterung des Eisenbahn- und Kraftwagenverkehrs zwischen Ostpreußen und dem übrigen Reich zu überprüfen, um dem deutschen Reisenden Behinderungen bei der Benutzung dieser Verkehrswege zu ersparen. Technische Sachverständige könnten an die Ausarbeitung von Vorschlägen herantreten, um obiges Ziel zu verwirklichen. Alle polnischerseits gewährten Zugeständnisse können jedoch nur im Rahmen der polnischen Souveränität stattfinden, eine Exterritorialität der Verkehrswege kann daher nicht in Frage kommen. Unter diesem Vorbehalt hat die polnische Regierung die Absicht, den deutschen Wünschen weitgehend entgegenzukommen. B. Was die freie Stadt Danzig anbelangt, so darf daran erinnert werden, dass die polnische Regierung seit längerer Zeit schon, in der Erkenntnis der Notwendigkeit einer Vereinbarung in dieser Frage auf dem Wege einer Verständigung zwischen Warschau und Berlin, entsprechende Anregungen getan hat. Dies erschien ihr besonders zweckmäßig mit Rücksicht auf die Lage des Völkerbundes, der die auf sich genommenen Verpflichtungen in der freien Stadt Danzig nicht mehr vollends zu erfüllen imstande ist. Wie aus den bisherigen polnisch-deutschen Unterredungen hervorging, bestand keine Meinungsverschiedenheit bezüglich der grundsätzlichen Auffassung, dass die polnische Regierung keine Behinderung des freien Innenlebens der deutschen Bevölkerung der freien Stadt anstrebt, dass andererseits die deutsche Regierung die polnischen Rechte sowie die wirtschaftlichen, maritimen und verkehrstechnischen Interessen und die Rechte der polnischen Bevölkerung in der freien Stadt respektiert. Da diese beiden Fragen grundsätzlicher Natur sind, glaubt die polnische Regierung, dass eine Lösung zu finden wäre, die auf einer gemeinsamen polnisch-deutschen Garantie für die freie Stadt Danzig beruhen würde. Diese Garantie würde einerseits die freie Entwicklung des deutschen Volkstums und seines politischen Innenlebens befriedigen, andererseits die polnischen Rechte und Interessen sicherstellen. Die polnischen Interessen stimmen übrigens mit den wirtschaftlichen Interessen der Bevölkerung der freien Stadt überein, da der Wohlstand derselben seit Jahrhunderten von dem polnischen Überseehandel abhängig ist. Im Gegensatz zum vorher genannten Problem der Verkehrserleichterungen, welches nach Ansicht der polnischen Regierung einen überwiegenden technischen Charakter trägt und Sache von Experten wäre, müssten in der Frage der freien Stadt zunächst die politischen Grundsätze zwischen der polnischen und deutschen Regierung besprochen werden, und zwar nach der Richtung hin, dass in diesem 60 Körper, gemäß den Ausführungen des Herrn Reichskanzlers vom Februar 1938, von Polen die nationalen Verhältnisse in der freien Stadt respektiert würden und von der freien Stadt und Deutschland die Rechte und Interessen Polens. Die polnische Regierung würde es zwecks einer Stabilisierung der Verhältnisse in dieser Region Europas für erwünscht halten, dass man zu einem Gedankenaustausch über die beiden oben erwähnten Probleme, die gemeinsam zu behandeln wären, möglichst bald herantrete, um dadurch eine Grundlage zur zukünftigen Festigung der gut nachbarlichen gegenseitigen Beziehungen zu finden. 26a Auszug aus dem Bericht des Ministerialdirektors Wohltat über seine Verhandlungen in Rumänien am 27. März 1939 aus ADAPBD. 6S133 FF. Gaffenkupfer hat den Engländern mitgeteilt, sie möchten, solange Rumänien mit Deutschland verhandelte, ihre Vorschläge schriftlich machen und vorläufig keine Wirtschaftsabordnung nach Bukarest entsenden. Dies hatte ich mit Gaffenkupfer bei meiner Abreise Ende Februar vereinbart. Gaffenkupfer fragte mich sofort nach der Ankunft, welche politischen Nachrichten ich für den König hätte, da er die Unterstützung des Königs bei den anderen Ministern brauchte, um den Vertrag im Kabinett durchzusetzen. Ich bemühte mich, ihm neben den sachlichen Gründen, die im Vertrag lagen, zu Bewusstsein zu bringen, wie hoch der politische Wert des deutschen Vorschlages sei, anstelle einer geheimen Vereinbarung einen offiziellen Staatsvertrag abzuschließen, bei dem auf der einen Seite der deutsche Reichskanzler und auf der anderen Seite der König von Rumänien ihre Bevollmächtigten ernannten. Nach den ersten Nachrichten über die Vorgänge in der Slowakei und in Prag entwickelte sich eine politische Spannung, die bis zum Tage der Unterzeichnung des Vertrages am 23. März täglich stieg. Am 15. und 16. März konnte ich melden, dass der Außenminister Gaffenkupfer mit der Form des Staatsvertrages einverstanden war und dass der König grundsätzlich dem mit dem Wirtschaftsminister Boyoux ausgearbeiteten Vertragsentwurf zustimmte. Seit meinem Eintreffen hatten sich englische und französische Journalisten in ständig wachsender Zahl eingefunden. Die ausländischen Diplomaten, vor allem die Engländer, verlangten von den rumänischen Ministern täglich Aufklärung über den Stand der Verhandlungen mit Deutschland. Am Sonnabend, den 18. März, brachten die Times und Radio London die Nachricht von einem deutschen Wirtschaftsultimatum an Rumänien. Bei Eintreffen der Nachricht in Bukarest befand ich mich in einer Besprechung mit dem Wirtschaftsminister Boyoux über den Vertragstext, da ich möglichst am Montag, den 20. März, infolge der bedrohlichen Lage zur Unterzeichnung kommen sollte. Der rumänische Staatssekretär für Propaganda, Titianu, suchte uns sofort im Wirtschaftsministerium auf und besprach loyalerweise ein ÖFFIC-Les-Dementi, welches die rumänische Regierung von sich aus vorschlug, indem die freundschaftliche Form unserer Verhandlungen betont werden sollte. Gaffenkupfer telefonierte seinerseits sofort mit dem Botschafter Tatarescu in Paris, der angewiesen 61 wurde, das Bukarester Dementi bekannt zu geben. Gaffenkupfer telefonierte ebenfalls mit dem Gesandten Tilea in London, der allerdings das Dementi der englischen Presse nicht offiziell mitteilte. Die Rumänen hielten zu diesem Zeitpunkt den Vertreter von Reuters in Bukarest für den Schuldigen. Es zeigte sich im Laufe dieses Tages, dass ein ungewöhnlicher Druck der Westmächte auf Rumänien einsetzte, um Schluss eines Vertrages mit Deutschland zu verhindern. Ob der deutsch-rumänische Vertrag abgeschlossen wurde oder nicht, war durch die englische Politik zu einer Frage von entscheidender Bedeutung für die deutsche Stellung in Südosteuropa geworden. Abgesehen von dem grundsätzlichen neuen handelspolitischen Weg, den wir Deutsche mit dem Vertrag beschreiten, konnte ich mit dem Abschluss folgende politische Wirkungen erzielen, den ab 1. Das rumänische Volk sollte von dem Albdruck der Mobilmachung und der Bedrohung seiner Grenzen durch Deutschland befreit werden. 2. Die Mobilmachung führte dazu, dass sich das ganze Volk bewusst wurde, dass seine Zukunft auf dem Vertrage und der Zusammenarbeit mit Deutschland beruht. 3. Deutschland setzte sich vor den Augen Rumäniens in einem offenen Machtkampf gegen England durch. 4. Alle südosteuropäischen Länder sollten sehen, wer die wahre, auf wirtschaftliche Tatsachen gestützte Vormachtstellung an der Donau innehat. Deutschland mit modernen Vertragsformen oder England und Frankreich mit alten Ansprüchen und Propaganda. 5. Den Engländern und Franzosen konnte während des Staatsbesuches Le Bras in London eine entscheidende Niederlage in der europäischen Politik beigebracht werden, wenn Rumänien, das größte und reichste Land Südosteuropas, mit Großdeutschland trotz aller Angriffe freiwillig den wichtigsten Wirtschaftsvertrag seit seinem Bestehen abschloss. 26b Auftrag des britischen Außenministers Lord Halifax für die britischen Botschafter in Warschau und Bukarest vom 27. März 1939, DBFP 4 Nummer 538, 1. Meine Erkündigungen in den verschiedenen interessierten Hauptstädten haben gezeigt, dass es nicht möglich sein wird, mit der beabsichtigten Viermächteerklärung ohne Veränderung weiterzukommen. Während die französische Regierung den Vorschlag angenommen hat, und während die Sowjetregierung akzeptiert hat unter der Voraussetzung, dass Frankreich und Polen auch akzeptieren, sträubt sich die polnische Regierung aus Gründen, die ich verstehe, sich mit der Sowjetunion in einer öffentlichen Erklärung dieser Art, zu verbinden. 2. SMR steht mit der polnischen Regierung über dieses Thema in enger und vertraulicher Beratung, und wenn auch mögliche Varianten des Originalplans diskutiert wurden, so wird auch deutlich, dass unsere Versuche, diese zu festigen, vereitelt werden, wenn die Sowjetunion offen mit der Einführung des Plans verbunden ist. Die jüngsten Telegramme von einer Anzahl britischer Missionen im Ausland haben uns gewarnt, dass die Beteiligung Russlands nicht nur dem Erfolg 62 unserer konstruktiven Bemühungen ein Ziel setzen, als auch dazu führen würde, die Beziehungen der Parteien zum Antikominternpakt zu festigen und ebenso unter einer Anzahl uns freundlicher Regierungen Besorgnis zu erregen. 3. Es ist daher offensichtlich, dass eine andere Methode gesucht werden muss. In jedem Plan ist die Beteiligung Polens von entscheidender Bedeutung als die eine starke Macht, die an Deutschland im Osten grenzt, und die Beteiligung Rumäniens ist auch von erster Bedeutung, da Rumänien der Staat sein dürfte, der in erster Linie von Deutschland bei seiner Ausdehnung nach Osten bedroht ist. 4. SMR hat deshalb beschlossen, die Regierungen Polens und Rumäniens im vollständigen Sinne anzusprechen. Die französische Regierung hat zugestimmt, eine entsprechende Annäherung zu machen. A. Deutschland mag entweder direkt Polen oder Rumänien angreifen, oder es mag die Unabhängigkeit jedes dieser Länder unterminieren, ob durch Methoden des geschäftlichen Durchdringens oder der nationalen Auflösung, wie im Fall der Tschechoslowakei, oder durch indirekten militärischen Druck, der im Fall Rumäniens die Form von ungarischen Truppenkonzentrationen annehmen könnte. Sind die Polen bzw. Rumänen bereit, aktiven Widerstand zu leisten, wenn ihre eigene Unabhängigkeit auf eine solche Weise bedroht ist? B. Wenn ja, würden Großbritannien und Frankreich bereit sein, dem bedrohten Staat zu Hilfe zu kommen? Es würde natürlich bedeuten, dass Polen und Rumänien als Gegenleistung für die Verpflichtung Großbritanniens und Frankreichs, Polen und Rumänien zu unterstützen, Großbritannien und Frankreich voll und sofort informieren würden, von allen Entwicklungen, die ihre Unabhängigkeit bedrohten. C. Die unter B. angebotene Zusicherung ist unabhängig davon, dass Polen Rumänien zu Hilfe kommt, wenn das letztere der bedrohte Staat ist. Wir würden zu wissen wünschen, ob Rumänien bereit sein würde, Polen zu Hilfe zu kommen, wenn Polen der bedrohte Staat sein würde. D. Dieser Abschnitt, D. der Mitteilung soll nur der polnischen Regierung gemacht werden, da Polen im Unterschied zu Rumänien einen gegenseitigen Beistandspakt mit Frankreich hat und militärisch stärker ist als Rumänien. Die unter B. von Großbritannien und Frankreich gegebene Verpflichtung würde gegeben als Teil einer gegenseitigen Abmachung, dass, wenn Frankreich und Großbritannien von Deutschland angegriffen würden, oder wenn Frankreich und Großbritannien gegen Deutschland in den Krieg gingen, um einer deutschen Aggression irgendwo in Westeuropa oder Jugoslawien entgegenzutreten. 5. Wenn die Stellung Rumäniens gesichert werden kann, könnten Griechenland und die Türkei leichter für die gemeinsame Sache gewonnen werden und würden eher in der Lage sein, einen wirksamen Beitrag zu leisten. 6. Es ist wichtig, dass den Regierungen Polens und Rumäniens bewusst gemacht werden sollte, in welcher Art wir die sowjetischen Schwierigkeiten zu behandeln beabsichtigen. Es ist wünschenswert, das Interesse der Sowjetunion an diesem Plan wachzuhalten. Die Absicht würde sein, zu einem passenderen Zeitpunkt der Sowjetunion zu erklären, dass beabsichtigt wäre, an erster Stelle mit den Regierungen der beiden Länder zu verhandeln, die Deutschland näher liegen und mit größerer 63 Wahrscheinlichkeit von einer möglichen Gefahr der Lage berührt werden. Im Fall eines Angriffs auf Polen oder Rumänien würde es gute Gründe geben, nach Wesentlichen Gesichtspunkten zu versuchen, die sowjetische Beteiligung in gewissem Ausmaß sicherzustellen. Ich glaube, dass schon die wohlwollende Neutralität der Sowjetunion für diese beiden Länder im Falle eines Krieges von Vorteil sein würde und dass sie im Fall einer Not tatsächlich dankbar sein dürften, solches Kriegsmaterial zur Verfügung zu haben, wie die Sowjetunion liefern könnte. Ich bin geneigt, an erster Stelle die Ansicht der Sowjetregierung hinsichtlich einer wahrscheinlichen Haltung zu diesem Vorschlag festzustellen. Es ist wichtig, nicht ihre Toleranz zur Isolation zu verstärken, und ich beabsichtige, zu gegebener Zeit zu überlegen, wie ihr enges Interesse zu erhalten ist, welches schließlich zu ihrem eigenen allgemeinen Vorteil ist. 7. Es ist natürlich wichtig, dass diese Annäherung an die polnische und rumänische Regierung geheim gehalten werden müsste, ebenso wie alle Verhandlungen, die ihr folgen könnten. Wenn jedoch ein Übereinkommen gesichert worden wäre, würde es notwendig sein, aus verfassungsmäßigen Gründen, dem Parlament eine Erklärung abzugeben. SMR würde in jedem Fall öffentlich die Zusicherung erklären müssen, die sie den Regierungen Polens und Rumäniens gegeben hat. Es ist möglich, dass die polnische Regierung sich sträubt, der Veröffentlichung solch gegenseitiger Versicherung zuzustimmen, wie sie uns dann gegeben haben würde, aber SMR würde sicher genötigt sein zu sagen, ob irgendwelche solche gegenseitigen Versicherungen gegeben worden sind. 827 Auszug aus dem Bericht des deutschen Geschäftsträgers in Washington vom 27. März 1939 aus ADAP BD. 6S 107 FF Inhalt, amerikanische Außenpolitik, ihre Ziele und Grenzen. Die Kundgebungen und Maßnahmen der amerikanischen Regierung in den letzten Wochen lassen immer deutlicher erkennen, dass der Führungsanspruch des Präsidenten Roosevelt in weltpolitischen Angelegenheiten in das Ziel einmündet, das nationalsozialistische Deutschland mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu vernichten und damit die neue Ordnung in Europa wieder rückgängig zu machen. Der Präsident hat zwar, um das Gesicht zu wahren, in seiner Kongressbotschaft angekündigt, dass Amerika in seinem Kampf gegen Rechtlosigkeit und Erpressung keine kriegerischen Mittel, sondern nur Mises Short of War anwenden werde, aber niemand kann verkennen, dass sich Amerika auf einem Wege bereits gefährlich weit hervorgewagt hat, der dazu führen muss, dem Kriegswillen im eigenen Land sowie in anderen Ländern Vorschub zu leisten. Gegen Deutschland ist mit fadenscheinigen Argumenten ein Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen worden. Das eigene wirtschaftliche Interesse ist dabei bewusst unberücksichtigt geblieben. Den westlichen Demokratien ist weitgehend Unterstützung gegen Deutschland teils zugesagt, teils schon gewährt worden. Das Neutralitätsgesetz soll entweder ganz fallen oder zugunsten Frankreichs und Englands 64 abgeändert werden. Die lateinamerikanischen Republiken werden mit allen Mitteln, nicht zuletzt dem der Lieferung von Kriegsmaterial zum Selbstkostenpreis, umworben. Amerikanisches Gold und amerikanische Kredite arbeiten in Südamerika nur zu dem Zweck, Deutschlands Export zu treffen. Die eigenen Rüstungen werden sprunghaft erhöht. Man muss von der Annahme ausgehen, dass Roosevelt Realpolitiker genug ist, um die Gefahren eines neuen Weltkriegs zu erkennen, und dass seine aufreizende Haltung, seine den Demokratien gewährte Hilfsstellung und seine absichtlichen Beleidigungen der totalitären Mächte nicht allein auf die scheinheiligen demokratischen Grundsätze zurückzuführen sind, die er bei jeder Gelegenheit im Munde führt. Roosevelt ist in seinem Innern davon überzeugt, dass Deutschland der Feind ist, der vernichtet werden muss, weil er das Gleichgewicht der Kräfte und den Status quo derart empfindlich gestört hat, dass auch Amerika die Folgen zu spüren haben wird, wenn es nicht gelingt, das Braven ihre zu spielen. Wenn die totalitären Mächte ihre Hegemonie in Europa aufrichten und konsolidieren, so wird nach Roosevelts Ansicht Amerika früher oder später in eine Situation hineinmanövriert werden, die nur mit Demütigung und Erniedrigung enden kann. Um diese Aussicht schon jetzt illusorisch zu machen, ist Roosevelt jedes Mittel recht. Er glaubt nicht an die Möglichkeit der Erhaltung des Friedens und rechnet mit einer Auseinandersetzung zwischen den totalitären Mächten und den Demokratien. Diese sind Amerikas erste Verteidigungslinie, sollte sie wegfallen, ist Amerikas Rolle als Großmacht nach Ansicht Roosevelt ausgespielt. Die Rolle Roosevelts als eine Art angemaßten Arbiter Mundi ist nicht auf das Bestreben zurückzuführen, dass Amerika die Beherrschung der Weltkraft seiner Macht und Größe zufallen müsse. Sie ist vielmehr neben einer gehörigen Dosis Arroganz ein Anzeichen innerer Schwäche und Ratlosigkeit angesichts der neuen Ordnung in Europa mit ihren Rück- und Wechselwirkungen auf die Lage im Fernen Osten, wobei die Auffassung mitspricht, dass Amerikas Hilfe zu spät kommen könnte, wenn sie nicht schon jetzt vorbereitet würde. Denn nur, wenn diese Hilfe rechtzeitig eingesetzt wird, kann sie ein entscheidender Faktor werden. Die Erfahrungen des Weltkriegs haben gelehrt, dass Jahre dazugehören, um die Industrie Amerikas auf Kriegsbedarf umzustellen. Dieser Fehler soll unter Roosevelts Führung nicht wiederholt werden. Darum wird das amerikanische Kriegspotenzial schon jetzt allmählich auf den Ernstfall umgestellt. Die Rüstungsindustrie erhält Lehraufträge, Kriegsmaterial, besonders Flugzeuge, werden an England und Frankreich geliefert, um die Fabrikation auf Touren zu bringen, kriegswichtige Rohstoffe, die im eigenen Land nicht erhältlich sind, werden vorsorglich bezogen und eingelagert, der Aufbau einer Rüstungsindustrie in Kanada wird gefördert, und den Manövern der Wehrmacht zu Land, Wasser und in der Luft werden Aufgaben zugrunde gelegt, die weit über die Erfordernisse der Landesverteidigung hinausgehen. In diesem Stadium der Vorbereitungen ist an die Entsendung von Truppen nach außeramerikanischen Kriegsschauplätzen nicht gedacht, weil die öffentliche Meinung darauf zurzeit nicht eingestellt ist. Auch dürften Roosevelt und seine Ratgeber der Ansicht sein, dass unter den heutigen Verhältnissen die Entsendung von Truppen nach Europa nach Ausbruch eines Krieges weniger entscheidend für seinen Ausgang sein würde als die rechtzeitige Zurverfügungstellung der gesamten wirtschaftlichen Macht Amerikas. 65 Um diese Politik zu fördern, bedient sich Roosevelt der rücksichtslosesten Propaganda, wobei ihm die Kräfte zu Hilfe kommen, die in der Vernichtung Deutschlands sowohl ihren Triumph wie ihr Geschäft sehen. Der englischen, jüdischen und kommunistischen Propaganda ist es in brüderlichem Verein gelungen, mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln der Beeinflussung der öffentlichen Meinung in Presse, Radio und Kino das amerikanische Volk in einem Grade zu verhetzen, der nicht einmal mit der Psychose der Weltkriegsjahre verglichen werden kann, vielmehr diese bei weitem übertrifft. Die leichtgläubige und leicht zu lenkende Mehrheit des geistig dumpfen amerikanischen Volkes ist der hinterlistigen Propaganda völlig erlegen, dass Deutschland der Feind Nummer 1 Amerikas sei, dass Deutschland beabsichtige, Amerika anzugreifen, ihm sein System aufzunötigen, zu diesem Zweck das Land mit einem Spionage- und Agentennetz überzogen habe, Sabotage im Kriegsfall vorbereite, kurz diejenige Aggressornation sei, gegen die sich die ganze Welt, einschließlich Russland, verteidigen müsse. Selbst vernünftige Menschen glauben an die Argumente der Propaganda, dass Deutschlands Streben nach Kölönien lediglich auf den Wunsch zurückzuführen sei, von der afrikanischen Westküste aus Amerika mit Flugzeuggeschwadern angreifen zu können, und dass Deutschlands Kampf um die lateinamerikanische Absatzmärkte nur unternommen werde, um die dortige deutsche Minderheit durch Annektierung ihrer Siedlungsräume zu erlösen und sich dadurch gleichzeitig Flugzeugstützpunkte zu schaffen, von denen aus der Panama-Kanal angegriffen werden soll. Auf einem solchen Nährboden hat es die Propaganda leid, der Durchschnittsamerikaner versteht im Allgemeinen nichts von europäischer Geschichte und europäischer Politik, er hat aber über alles eine Meinung, wenn sie ihm nur oft genug suggeriert wird. Dazu kommt die leichte Entflammbarkeit, der Emotionalismus, für den der Amerikaner bekannt ist, Instrumente, auf denen jeder Hetzer und Weltverbesserer spielen kann. Nachdem dem amerikanischen Volk eingeredet ist, dass seine heiligsten Güter bedroht sind, bedarf es unter Umständen nur eines äußeren Anlasses, um die Erregung der öffentlichen Meinung zur Siedehitze zu bringen. So wie die Dinge heute liegen, ist das amerikanische Volk zwar in seiner breiten Mehrheit mit der Politik des Präsidenten, das heißt mit der Einschüchterung der totalitären Mächte durch Mittel short of war einverstanden, aber die Vorstellung, für diese Politik notfalls nach Frankreich ziehen zu müssen, ist ihm unerträglich und es wird ihm auch von der Propaganda nicht zugemutet, sie in dieser Hinsicht alsbald umzustellen, selbst nach Ausbruch eines Krieges in Europa. Das Bild würde sie aber aller Wahrscheinlichkeit nach sofort ändern, wenn die ersten Nachrichten über die Wirkung eines Luftangriffs auf englische oder französische Städte und Zivilbevölkerung herüberkäme, bei deutschen Städten wäre man nicht so empfindlich, oder wenn gar die ersten amerikanischen Opfer dieses Luftkrieges zu beklagen wären. Es würde dann verhältnismäßig geringer Mühe bedürfen, um das amerikanische Volk in den gleichen Zustand des Kriegstaumels zu versetzen wie nahe der Torpedierung der Lusitania. An diesem Feuer der Propaganda gegen Deutschland köhlen auch andere Kreise ihre Suppe, solche, die die Kriegspsyose gern in ihre Berechnungen einkalkulieren, weil es ihren politischen und sonstigen Geschäften nützen würde, wenn Amerika sie mit möglichst aktivem Einsatz am Krieg beteiligt, die aber bei der Betreibung dieser Geschäfte selbst eiskalt und nüchtern rennen. Es sind dies die Politiker, 66, denen die verworrene innerpolitische Lage des Landes Sorge macht und die die Arbeitslosigkeit mit allen ihren Gefahren mit einem Schlage beseitigen möchten, es sind ferner die Rüstungsindustriellen, die große Geschäfte wittern, und vor allem sind es die Kommunisten, die ihr Ziel, aus Amerika einen Sowjetstaat zu machen, näher gerückt sehen, wenn die ganze Welt mit Ausnahme Russlands in einen Krieg auf Leben oder Tod verwickelt ist. Diese Kreise sind es auch, welche die Einsatzbereitschaft Amerikas mit dem Argument zu stärken sich bemühen, dass Deutschland wirtschaftlich nicht in der Lage sei, einen längeren Krieg zu führen, sondern aus Rohstoffmangel innerhalb weniger Monate zusammenbrechen werde, und dass daher jetzt oder nie die Gelegenheit gekommen sei, um zuzuschlagen. Wenn man nur dieses einseitige Bild der amerikanischen öffentlichen Meinung unter Roosevelts Führung sehen würde, bekäme man einen falschen Eindruck von den Kräften und Gegenkräften, ihren Möglichkeiten und Aussichten in der amerikanischen Politik. Roosevelts forsche Außenpolitik ist bei den breiten Massen, auf die er sich stützt, populär, aber er weiß genau, dass sie von vielen führenden und maßgeblichen Kreisen nicht geteilt wird. Die ärgsten Feinde seiner Außenpolitik sitzen in den Reihen seiner eigenen Partei, und sie sind nicht deswegen auf außenpolitischem Gebiet seine Gegner, weil sie aus innerpolitischem Ressentiment dazu geworden sind, nein, sie sind der Ansicht, dass Roosevelts Politik das Land über kurz oder lang in einen Krieg hineintreiben muss, und sie halten es für ihre patriotische Pflicht, ohne Rücksicht auf parteipolitische Bindungen gegen diese Politik zu opponieren. Ebenso wie die Republikaner, die aus Prinzip gegen Roosevelts abenteuerliche Außenpolitik eingestellt sind, reden diese, im Senat und im Abgeordnetenhaus führenden Männer einer angemessenen Verteidigungsbereitschaft Amerikas durchaus das Wort, sie haben aber gewichtige Gründe gegen eine Verwicklung Amerikas in europäische Konflikte und geben diesen Gründen sowohl im Kongress wie auch über den Rundfunk und in der Presse, soweit sie ihnen zur Verfügung steht, Ausdruck. Hierbei wirft die Präsidentenwahl des Jahres 1940 schon ihre Schatten voraus, und sie erhält, im Lichte der amerikanischen Außenpolitik gesehen, besondere Bedeutung. Es wäre verfehlt anzunehmen, dass die Kritiker Roosevelts eine wesentlich andere Haltung zu Deutschland und den totalitären Mächten im Allgemeinen einnehmen oder einnehmen werden, sie haben aber einen anderen Abstand zu den Dingen und gehen an sie von rein amerikanischen Gesichtspunkten, Erfordernissen und nationalen Interessen heran. Für sie als amerikanische Isolationisten ist es ein mit der amerikanischen nationalen Würde durchaus verträgliches Axiom, dass Amerika 3000 Seemeilen vom nächsten Kontinent entfernt und infolgedessen unangreifbar ist. Es erfüllt sie nicht mit Genugtuung, den Schulmeister der Welt zu spielen, denn sie durchschauen die begrenzten Möglichkeiten Amerikas, sowohl außen- wie innerpolitisch, und die ewige Abhängigkeit von der englischen Politik ist ihnen ein Dorn im Auge. Die Antwort auf die Frage, ob Amerika bereit und in der Lage ist, an einem Weltkrieg aktiv teilzunehmen, kann apodiktisch weder bejaht noch verneint werden. Bei nüchterner Erwägung sprechen aber die Gründe gegen eine Kriegsbeteiligung eine deutliche Sprache, und sie können selbst von amerikanischer Seite mit sachlichen Argumenten schwer bekämpft werden, es sei denn, dass man die Sorge Roosevelts um die bedrohte Weltmachtstellung und Weltgeltung Amerikas als berechtigt unterstellt. 67. Die Erfahrungen aus dem Weltkrieg sind noch in allzu frischer Erinnerung in der heutigen amerikanischen Generation, um eine Wiederholung des verunglückten Experiments to make the war it safe for democracy als wünschenswert oder ungefährlich anzusehen. Die Kriegsschulden sind noch nicht bezahlt worden, aber die eigenen Kriegsanleihen müssen verzinst und amortisiert werden. Das Land seufzt unter schwerem Steuerdruck und ungezügelter Ausgabenwirtschaft. Trotz des Zustroms von Gold aus der ganzen Welt wird das staatliche Defizit immer größer, und die Arbeitslosenziffer bleibt konstant. Wie kann man unter solchen Verhältnissen das amerikanische Volk in einen Krieg führen, fragen die Kritiker. Und welches sind die vorauszusehenden Folgen eines Krieges? Nichts anderes als die Aufrichtung einer Diktatur, gegen die man angeblich zu Felde ziehen will, und zwar einer Diktatur, die aller Voraussicht nach nicht wieder von der guten, alten Demokratie abgelöst werden wird. Angesichts der unbeherrschten Angriffe in der amerikanischen Presse und Öffentlichkeit auf Deutschlands, Italiens und Japans Politik fehlt es erfreulicherweise nicht an Stimmen, die den friedliebenden Demokratien ihre eigenen, in der Vergangenheit und der Gegenwart begangenen Sünden vorhalten. Die Entstehungsgeschichte des englischen und französischen Weltreichs wird unter die Lupe genommen und die Scheinheiligkeit der Argumente zerpflückt, die die satten Nationen gegen die Havenots anwenden. Auch die kommunistische Gefahr wird in zunehmendem Maße erkannt. Sobald das Problem gestellt wird, findet der Gedanke, womöglich mit Russland als Bundesgenossen in den Krieg zu ziehen, wenig Gegenliebe, und viele Amerikaner sind sich auch der Gefahr bewusst, die die Zivilisation bedroht, wenn Russland es verstehen sollte, sich aus einem Konflikt herauszuhalten. Den Cassandra-Rufen, die die Gefahr eines deutschen Angriffs auf Amerika heraufbeschwören, wird entgegnet, dass Deutschland ebenso wie Italien und Japan wahrscheinlich mit der Konsolidierung ihres Besitzstandes so beschäftigt sein werden, dass sie selbst im Falle eines für sie siegreichen Krieges an ein amerikanisches Abenteuer überhaupt nicht denken könnten. Und selbst angenommen, die Gefahr bestünde, so wären die amerikanischen Verteidigungskräfte vollkommen in der Lage, jeden Angriff auf amerikanisches Gebiet zurückzuschlagen. Roosevelt glaubt, dem Frieden dadurch zu dienen, dass er dazu beiträgt, möglichst viel Brennstoff anzuhäufen, niemand wird ihn rühmen, wenn er im Urteil der Geschichte als ein Herostrat erscheint, Am allerwenigsten das amerikanische Volk. 28 Bericht des deutschen Botschafters in Warschau an das Auswärtige Amt vom 28. März 1939 aus DWB 2 Nummer 210 Warschau, den 28. März 1939. Die erregte Stimmung, die in Polen seit einiger Zeit herrscht, hat noch erheblich zugenommen. In der Bevölkerung sind die wildesten Gerüchte verbreitet, so zum Beispiel, dass in Oderberg Kämpfe zwischen deutschen und polnischen Truppen stattgefunden hätten, dass Minister Beck verhaftet worden sei und ähnliche fantastische Nachrichten. Von ernsterer Bedeutung ist das Entstehen einer Kriegsstimmung, die durch die Presse, durch antideutsche öffentliche Kundgebungen besonders in der Pro 68 Winz, die bereits vielfach zu Zwischenfällen geführt haben, und zum Teil auch durch eine säbelrasselnde offiziöse Propaganda gefördert wird. In weiten Kreisen glaubt man heute, dass der Krieg unvermeidlich geworden sei und unmittelbar bevorstehe. Die praktischen Maßnahmen der Regierung tragen dazu bei, die vorhandene Kriegspsychose zu steigern. Im Laufe der letzten Wochen haben Einberufungen von Reservisten der drei Jahrgänge 1912, 1913 und 1914 stattgefunden, zum Teil für Spezialformationen auch Einberufungen aus anderen Jahrgängen, außerdem sind Requisitionen von Pferden und Lastkraftwagen erfolgt. Ferner hat die Regierung die gegenwärtige Situation als Anlass benutzt, um eine innere Staatsanleihe zwecks Ausbaus der Luftwaffe und der Luftabwehrartillerie auszuschreiben. Für die Art der offiziellen Wehrpropaganda ist besonders ein vielfach nachgedruckter Artikel des Militärblatts Polskatz Pojina, Wir sind bereit, charakteristisch. Darin wird UA ausgeführt, dass die Polen, zum Unterschiede von den Tschechen, kein Gefühl der Unterlegenheit gegenüber den mächtigen Völkern dieser Erde empfänden. Die Zahl der fremden Divisionen schrecke die Polen nicht, denn seine eigene Armee, deren Ausrüstung und der kriegerische Geist des polnischen Volkes reichten dazu aus, um Polen den Sieg zu sichern. Zahlreiche andere Veröffentlichungen, die seither täglich in der Presse erscheinen, sind im gleichen Geist und in der gleichen Tonart gehalten. In dieser Selbstsicherheit und Überschätzung der eigenen militärischen Stärke, wie sie in der Presse zum Ausdruck kommt, liegt im Hinblick auf den polnischen Nationalcharakter eine Gefahr. Dass es sich hierbei nicht nur um Pressepropaganda handelt, zeigt eine verbürgte Äußerung, die der Vizekriegsminister Kluczowski in einer seriösen Unterhaltung getan hat, wobei er ausführte, die deutsche Wehrmacht sei ein großer Bluff, denn Deutschland fehlten die ausgebildeten Reserven, um seine Einheiten aufzufüllen. Auf die Frage, ob er glaube, dass Polen im Ernst Deutschland militärisch überlegen sei, antwortete Kluczowski, aber selbstverständlich. Kennzeichnend für die Stimmung in politischen Kreisen war auch eine in der letzten Vollsitzung des Senats veranstaltete antideutsche Demonstration. Die erste Lesung des polnisch-litauischen Handelsvertrags, der litauische Gesandte Saulnys in der Diplomatenlogge beiwohnte, gab dem Senator Kattelbach Veranlassung, Litauen im Namen des Senats zu versichern, dass Polen die schweren Erlebnisse, die Litauen soeben habe durchmachen müssen, aufs Stärkste mitempfunden habe. An dem langdauernden stürmischen Beifall, den diese Erklärung hervorrief, beteiligten sich auch die beiden zu der Sitzung erschienenen Minister und Vizeaußenminister Krawczyk von Moltke.